Und jetzt viel Spaß mit euren Lieblingsmoderatoren René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 81. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Hallo liebe Zuhörer und hallo liebe Zuschauer. Zuschauer? Ja. Denn erzähl doch mal, René. Merkst du mal, dass wir das hier vor vollendete Tatsachen dass wir das immer so im Dialog machen. So ja, der eine weiß nicht, was der andere. Zuschauer? Wie Ernie und Bert, wie dick und doof. Ja. Ja, Zuschauer haben wir heute zum ersten Mal dabei. Genau. Im Moment. Und zwar, komm, sag die richtige Zahl. Ich sage mal nicht die richtige Zahl, ich sage erstmal, wie wir uns das jetzt hier vorgestellt haben. Auf blog.über.de läuft jetzt in dieser Moment Sekunde live, während wir aufzeichnen, ein Videostream. Wir können es ja sagen, heute ist Freitagabend. Genau. Andere feiern heute die Eröffnung der Leichtathletik-WM und wir sitzen hier bei René zu Hause. Wir versuchen dagegen zu halten mit Video. Genau, und René wird ja gleich auch 1000 Meter noch laufen. Echt jetzt? Nein, wird er nicht. Ich bin mit Leo heute schon 1000 Meter gelaufen, weil ich dachte mir, die beste Bestrafung ist Bestrafung? Eine sportliche Maßnahme. Das war mein Erziehungstest. Was hat er denn verbockt? Er hat wahrscheinlich zu viel Energie gehabt und dann habe ich mir genommen und dann sind wir ein paar Runden gelaufen. Es ging ihm danach sehr viel besser. Ach so. Ja. Naja. Stefan, du fällst halb aus dem Bild, siehst du das nicht? Ja, ich bin also schüchtern. Entweder ich drehe die Kamera. Kennst mich doch, ich bin noch schüchtern. Ja, so, ich würde ja nicht auf dem Schoß sitzen. Also wie gesagt, wir haben jetzt mal den Videotest gemacht. Wir werden schauen. Eventuell machen wir es, wenn es sich anbietet, in den folgenden Sendungen wieder. Na, mal schauen. Mal schauen, wie wir das hier so... Wir müssen auch nochmal die Verträge untersuchen. Ja. Ja, wie gesagt, also wir sind in der 81. Folge bereits. Richtig. Und... Ja, wir haben uns auch wieder ein Thema einfallen lassen, so ein grobes, oder ich habe es vorgegeben. Ja, du willst uns heute auch wieder aufklären. Letztes Mal hast du uns ja sehr informative Sachen über Geldscheine erzählt. Ja. Und ja, mal sehen, was du heute zu sagen hast. Ich sehe gerade, wir müssen hier mal die Schrift ändern. Oh ja. Wir haben da mal was vorbereitet. Genau. Das ist jetzt nur für unsere Videozuschauer, die jetzt eine Schrifteinblendung sehen, was das Thema ist. Ja. Und weißt du, woran mich das erinnert? An meine alten Zeiten beim Fernsehen. Und du hast genauso kritisch geguckt, wie ich es immer gehasst habe. Hm. Und das ja, weil es so klein ist. Ob ein Schriftfehler drin ist in der eingeblendeten Schrift. Ich habe dir vorhin schon einen gesagt, ja. Hm? Der kommt vielleicht nachher noch. Ja, beim Fernsehen ist es bisher nie aufgefallen gewesen. Nee, schlimm ist es, wenn es bei der Telefonnummer kommt. Mhm. Ja? Stimmt, das wäre dann ein Eigentor, du genanntes. Ja, ihr könnt uns auch gerne anrufen, wenn ihr wollt. Ihr könnt uns anchatten. Ja, genau, anchatten könnte man. Sag mal deine Telefonnummer hier, damit wir das annehmen. Nein, ihr könnt ja auf der Mailbox anrufen, deine Mails rufst du doch ab, oder? Ja, wenn ihr. Achso, siehst du, das können wir nächstes Mal alles ein bisschen besser hinbauen. Genau, egal. Also nicht wundern, wenn wir nicht reagieren oder so, dann ist das keine böse Absicht. Wir testen jetzt hier ein bisschen und mal schauen, wie es läuft. Wenn ihr das toll findet, dann, wie gesagt, wir werden zukünftig dann mal frühzeitig ankündigen. Jetzt war es irgendwie eine halbe Stunde vorher, wo wir Bescheid gesagt haben, dass wir auch mit Video zu haben sind, ja. Okay, Thema unserer Sendung soll sein Glücksspiel. Genau. Glücksspiel ist ja eine heikle Sache, eine verbotene Sache. Machst du Glücksspiele? Was sind denn Glücksspiele? Oder sagen wir mal so, um erstmal den Begriff zu definieren, was macht denn ein Glücksspiel aus? Was denkst du, was ein Glücksspiel ausmacht? Ein Glücksspiel? Das ist, dass man mit Glück, mit etwas Glück vielleicht was gewinnen kann. Gut, okay. Damit wäre ja rein theoretisch eigentlich jedes Spiel ein Glücksspiel. Karten wären Glücksspiele. Ja, ein Fußballspiel wäre ein Glücksspiel. Ja, also das trifft es noch nicht ganz. Also ein Glücksspiel ist es nur dann, wenn der Gewinn ausschließlich oder überwiegend vom Glück abhängt. Ach so. Wenn also, oder besser gesagt vom Zufall, ne? Vom Glück mal ein Zufall. Und nicht vom Geschick oder der Entscheidung des Spielers. Das heißt, wenn man nichts zutun kann. Was fällt einem als erstes für ein Spiel ein, wo man keinen Einfluss drauf hat, wo man... Ja, Lotto zum Beispiel. Lotto, ja, das ist sehr gut. Lotto ist aber ein staatlich gefördertes Spielsystem. Da kommen wir nämlich auch gleich zu interessanten Dingen. Nee, hier, einarmiger Bandit. Weißt du, ziehst am Hebel. Ja. Du kannst eigentlich, egal wie geschickt du bist, du ziehst am Hebel, du hast eigentlich gar keinen Einfluss darauf. Klar. Ja. Aber es kommt noch was dazu, und zwar im rechtlichen Sinne muss auch noch der Einsatz eines Vermögenswertes gegeben sein. Das heißt, es ist kein Glücksspiel im rechtlichen Sinn, wenn du einen einarmigen Bandit hast, wo man kein Geld reinstecken muss. Ach so. Ne? Und jetzt überlege mal bitte diese, ein Glücksspiel wäre ja auch, wenn ich irgendwo dran teilnehme und durch Zufall gezogen werde. Gibt's ja. Ja, und jetzt erklärt es vielleicht auch die Sache, warum beim Fernsehen immer diese stumpfsinnigen Fragen eingeblendet sind. Ja, wenn man zum Schein die beantworten muss. Die Entscheidung muss beim Spieler liegen und er muss durch Wissen oder Geschick eben seine Gewinnchance beeinträchtigen können. Mhm. Und das wäre ja da so halb gegeben. Also könnte das zumindest einer der Gründe sein, warum diese Fragen mal so stumpfsinnig sind. Der andere Sinn wird, der andere Sache wird natürlich sein, dass die Leute sagen, ha, ich weiß es, aber ich glaube, das hat eher geringen Anteil, weil jeder ist sich darüber im Klaren, dass Millionen andere Menschen genau dieselbe Lösung wissen, wenn niemand so blöd ist und auf die Frage, wie viele Pferde hat ein Bein, nicht sagen würde, 5 oder so. Wie viele Beine hat ein Pferd? Oder so, ja. Wie viele Beine hat ein Pferd? Wie viele Pferde hat ein Bein? Habe ich. Wie viele Pferde hat denn ein Bein? Weiß ich nicht. Okay, Glücksspiele, da hätten wir dann. Ja. Das ist ja auch wieder eine aktuelle Diskussion, ne? Das hat es ja schon angedeutet. Fallen dir noch Glücksspiele ein? Glücksspiele. Roulette zum Beispiel. Ja, gut. Ist ein reines Glücksspiel. Das klassische Casino. Also man kann durch Wissen da nichts beeinflussen. Genau, Casinos. Casinos, genau. Das, was sich als Glücksspiel kennzeichnet, ist übrigens auch von Land zu Land unterschiedlich. Mhm. Also zum Beispiel Backgammon ist in Deutschland ein Glücksspiel. Ach so. Und in den USA aber nicht. Ja, im Türkischen ist es übrigens Tafla. Tafla. Ja, also Backgammon ist bei den Türken sehr beliebt. Ne? Heißt aber da dann Tafla. Ja, dann habe ich noch ein paar geschichtliche Infos, weil wir sagen, heutzutage ist Glücksspiel verboten. Hm? Das stimmt auch nicht ganz. Glücksspiel ist... Ein bestimmtes Glücksspiel. Man braucht eine behördliche Genehmigung für Glücksspiel. Dass man Glücksspiel anbieten darf. Oder durchführen darf, ja. Genau. Ach so, okay. Und was mich sehr erstaunt hat, war, dass Glücksspiele schon ewig, seit der römischen Antike schon verboten sind. Mhm. Und das war sogar teilweise so, dass du Verluste in Glücksspielen nicht einklagen konntest, weil es halt keine legale Tätigkeit war. Mhm. Und später im Mittelalter war es dann aber so, du konntest, weil ein Glücksspiel nicht legal war, dir deinen Verlust zurückholen. Also konntest sagen, ich will mein Geld wieder haben, wenn du verloren hast. Hm. Weil es halt eine illegale Sache war und dann hattest du halt Anspruch auf dein Geld und du konntest das von dem Gewinner einklagen. Mhm. Wodurch der Gewinner zum Verlierer wurde. Letztendlich schon. Wenn man es so nimmt, ja. Ja. Was haben wir noch zum Thema Glücksspiel? Glücksrad? Ist ein Glücksspiel? Glücksrad? Sind Game-Shows Glücksspiele? Das normale Glücksrad steht tatsächlich auf der Liste von Glücksspielen. Aha. Das, wo man an dem Rad dreht. Deshalb heißt ja auch Glücksrad. Aber beim Glücksrad im Fernsehen kommt wieder das Wissen dazu. Du kannst durch Wissen wieder das Ergebnis beeinflussen. Und Glücksspiele sind übrigens nicht illegal, weil sie sind zum Zeitvertreib gedacht. Aber sie dürfen halt nicht in die Richtung gehen des Gelderwerbes. Mhm. Also sobald Geld im Spiel ist. Genau. Und deswegen darf man übrigens auch nicht in Deutschland auf Pokerseiten verlinken. Mhm. Die mit Geld spielen. Weil auch Pokern ist ein Glücksspiel. Ja. Ne? Und durch den Einsatz des Geldes halt. Mhm. Spielst du Poker? Ja, wir haben einen Experten. Ja. Aber halt ohne Geld, ne? Ja. Aber nur im kleineren Kreis. Genau. Hast du mal gepokert? Ja, nicht hier irgendwie offiziell, einfach nur mit Freunden. Mit Freunden. Hm? Scheint ein beliebter Sport zu sein. War ja seit der Raab irgendwie. Ja, aber es war mal so ein Hype, aber mittlerweile hat es irgendwie nachgelassen. Also habe lange keinen Poker mehr gespielt. Ja, können wir mal eine Runde spielen. Split-Poker, Marco pokert sehr gerne. Wir könnten ja bei unserer Blockparty einen Pokerrunde machen. Eine Pokerrunde. Ja, warum nicht? Setze mal dein Pokerface hier auf. Muss mal René genau beobachten. Naja. Ja, nee, das wäre doch eine Idee. Pokern bei der Block.über.de Party. Das kannst du doch nicht machen. Das war das falsche Glas. Meinst du das mit dem Bier? Ja, später, um jetzt mal den geschichtlichen Abriss zu Ende zu führen, um im 18. Jahrhundert rum hatte jede größere Stadt eine Spielhalle. Oder wie heißt es? Ja, so eine Art Casino. Ein Casino, genau. Hm? Und die wurden dann aber, also Glücksspiel war schon immer verboten irgendwie, ne? Hm? Und die Casinos wurden dann geschlossen, Ende des 18. Jahrhunderts. Alle Casinos. Dadurch ist in Monaco, Monaco wie heißt dieses Casino da? Monte Carlo? Monte Carlo Spielbank oder so. Ja, muss in Monaco was ganz Großes sein. Ja. Die hat da geboomt, weil halt woanders überall die Casinos zu waren. Dann sind sie alle da hingefahren. Ja. Genau. Und die Nazis haben 1933 die Spielcasinos wieder geöffnet. Mhm. Ja. Die Nazis waren das. Die Nazis waren. Hm? Übrigens, Pferderennen ist auch ein Glücksspiel. Ja. Wenn man drauf wettet. Pferdewetten. Wie ist es mit Sportwetten generell? Ich weiß, da gab es mal was mit Bett und Win. Waren die nicht irgendwie kannst du dich erinnern? Mittlerweile gibt es die ja in anderer Form und es gibt so viele Wettanbieter für Sportwetten. Also selbst der Staat bietet ja Sportwetten an. Aber ich glaube, die müssen einen Großteil des Gewinns abgeben. Ja, beim Lotto ist ja so, 50% der Einnahmen werden irgendwie für gemeinnützige Sachen. Das ist ja interessant, das wusste ich nicht. Ich glaube, das ist so. Ich habe nämlich gelesen, dass damals, also halt vor 1900, wurde ein Teil des Geldes, der Gewinne, dafür verwendet, um die in einen Kur- und Bildungsfonds einzuzahlen. Mhm. Das heißt, das Geld wurde dann wirklich für... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das so in die Richtung geht. Sicherlich, das deutet ja darauf hin. Mhm. Wird ja wahrscheinlich jetzt sich nicht toll geändert haben. Denke ich auch mal nicht. Ja. Und Glücksspiel ist ja auch gefährlich, ne? Ja, Suchtgefahr. Genau, ganz groß sogar. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es verboten ist. Ja, und ich glaube, auf den meisten Seiten, zum Beispiel Sportwetten kenne ich es, da sind auch immer sehr viele Hinweise, dass man bedacht wetten soll und spielen soll. Wobei ich denke, dass diese Hinweise vom Staat gefordert sind. Ja, ja, das gehört bestimmt zu den Regeln, die die Leute einhalten müssen. Ich kenne jemanden, der Spielautomaten aufstellt. Wäre ein interessanter Gesprächspartner gewesen dafür. Ja. Ich weiß, dass so eine Telefonnummer muss am Automaten, am Spielautomaten immer dran sein. Wenn was ist, dass man anrufen kann. Nee, eine Suchtberatungsnummer. Ach, ja, irgend sowas muss da mal dran sein. Ja, wobei, das finde ich jetzt wieder... Naja, das ist eigentlich Quatsch, aber wenn es so gefordert ist, dann müssen die halt machen. Und bei Glücksspielen ist es übrigens so, dass nicht nur das Durchführen von Glücksspielen strafbar ist, sondern auch die Teilnahme. Ja, klar. Also das stellt... Wenn du da mitmachst, hast du dich auch nicht richtig verhalten. Ich glaube, es steht sogar im Strafgesetzbuch. Und ist somit eine Straftat. Mhm. So wie... Angeln ohne Angelschein. Richtig. Ja, auch eine Straftat ist. Können wir übrigens auch machen. Aber Fahrradfahren ohne Führerschein ist keine Straftat. Und stehen im Bus auch nicht, aber neben anderen Auto. Ja, stimmt. Nicht anschnallen im Bus. Das ist auch nicht. Ich mach mal was Illegales. Ich fahre stehend im Bus. Mhm. Ja. Und dann habe ich noch ein paar interessante Fakten gefunden. Und zwar bei Glücksspielen hat man oft auch eine verzerrte Wahrnehmung. Ach so. Und was Leuten nicht bewusst ist, ist zum Beispiel... Hängt ja alles mit der Psyche zusammen. Das siehst du richtig, doch im Fernsehen zum Beispiel. Darauf spielen die auch an, ne? Ja. Letztendlich verdienen die, ist ja eine Doppelmoral eigentlich, ne? Sie weisen darauf hin, dass es suchtgefährdend ist, aber und genau das wollen sie ja. Ist ja beim Rauchen nicht anders, ne? Ja, ja, die Wirtschaft. Und zwar ist es wohl so, je geringer der Einsatz und je höher der Gewinn, desto niedriger ist die Gewinnchance. Ja. Na, und das ist vielen halt nicht bewusst. Und die Chance, 6 richtige, weil 6 aus 49, nee, wie heißt das Lotto-Spiel? Ja. Ja, wie hoch ist die Chance? Ich weiß nicht, 1 zu noch. Was schätzt du, wie viele Millionen? Ich sagte, dass es im Millionenbereich liegt. Ja, im Millionenbereich ist mir schon klar, aber keine Ahnung. 1 zu 10 Millionen. 1 zu 10 Millionen, ne? Ja. Das sagen die ja jetzt neuerdings auch immer in der Werbung an. Und überleg mal, was für eine winzige Chance das ist und wie viele Leute auf diese Chance hoffen. Ja. Da kannst du beim Scheißen vom Blitz getroffen werden. Die Chance ist wahrscheinlich sogar noch höher. Meinst du? Ja. Naja, sehr schön. Erstmal deine Pizza. Spielst du Lotto? Nein. Ich habe mich auch nie dazu hinreißen lassen, als der Jackpot in Millionenhöhe war. Oh, das ist so eine psychische Kiste. Ja, das geht ja über die Medien und das... Ich verstehe auch nicht, warum die bei solchen Jackpots dann das so aufpushen, das Thema. Das machen sie genau das, was eigentlich nicht sein soll. Mal abgesehen von dem Aufpushen ist es wohl auch so, dass Leute denken, dass wenn der Jackpot dann irgendwie nicht geknackt wurde, erstmal die Chance ist nicht höher, dass man was gewinnt. Ja, jetzt machen ja erst recht viel mehr mit, da ist die Chance eigentlich noch kleiner. Das ist ja auch Blödsinn. Die Chance ist immer dieselbe. Ja, aber je mehr mitmachen, umso höher ist die Chance, dass du dir deinen Gewinn teilen musst. Genau, ja, dein Gewinn wird kleiner. Ja. Und deswegen der Tipp an euch, wenn ihr Lotto spielen solltet, ja, was wie gesagt total blödsinnig eigentlich ist. Wollen wir mal die Lottozahlen von morgen einblenden? Ja, für unsere Videozuschauer blenden wir jetzt mal die Lottozahlen von morgen ein. Warte mal, ich mach das mal eben hier. Wo haben wir denn die Zahlen? Ach, hier. Ja. Und zwar... Steffen, geht ganz nicht. Kannst du da hinten gucken, da siehst du es auch. Ich habe ja hinten keine Augen. Ich bräuchte hier noch einen großen Monitor. Was wollte ich sagen? Achso, der Tipp für die Lottospieler. Ja. Alle Lottospieler zugehört. Die Zahlen, die am meisten verwendet werden, sind die, die innerhalb der... Immer ein Muster bilden. Erstmal das oder Geburtsdaten ja, abbilden natürlich können. Also das heißt, bis 31. Die 19 ist eine Zahl, die könnt ihr schon mal total knicken. Also wenn ihr die 19 auf eurem Schein habt, dann könnt ihr da mit Sicherheit davon ausgehen, ja, dass 1000 andere möglicherweise dieselbe Kombination angekreuzt haben. Ja. Und somit wird der Gewinn dann auch brüderlich geteilt. So ist es. Ja, das sollte man also tun sich lassen. Spielst du Lotto? Nee, überhaupt nicht. Aber Julia. Echt, ja? Und das heißt, wenn Julia ja mal gewinnt, dann ist es auch für dich das Geld. Nee, dann hat sie ja im Prinzip das Geld raus, was er eingezahlt hat. Ach so. Ich habe aber auch seit Jahren nichts gewonnen. Ja, und man soll ja dann auch nicht aufhören zu spielen, weil dann kommen ja die Zahlen. Ich weiß meine Zahlen gar nicht. Ach so. Genau, auch so eine psychische Kiste. Ne? Man denkt, also um nochmal auf den Jackpot zurückzukommen, man denkt, wenn er ewig nicht geknackt wurde, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt muss er irgendwann geknackt werden. Ja. Ist natürlich Blödsinn. Bei jedem Spiel ist die Wahrscheinlichkeit immer dieselbe. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Lottozahlen von letzter Woche kommen, ist genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlen von dieser Woche kommen. Von mir, von meinem Schein kommen. Ja. Genau. Und der Jackpot, also das ist so ein, was man denkt, was man falsch denkt. Und eben mit den Zahlen, dass man sagt, meine Zahlen waren noch nie dran, jetzt kommen die irgendwann. Das ist natürlich auch totaler Blödsinn. Ja. Genau. Was haben wir noch? Ich habe noch irgendwelche. Achso. Was beim Lotto auch gemacht wird, ist, man hat eine sogenannte Kontrollillusion. Das bedeutet, du hast das Gefühl, dass du dein Glück in der Hand hast. Ach so. Das fängt damit an, du kannst selber den Schein ausfüllen, ne? Du machst die Kreuzchen selber. Und bei Würfelspielen zum Beispiel ist es, du hast die Würfel in der Hand, ne? Du pustest nochmal und du hast es unter Kontrolle. Deswegen setzen Leute bei Würfelspielen eher auf die eigenen Würfel als auf die von einem Fremden. Ah, die Chance ist ja immer dieselbe. Wobei die Chance Würfel immer sechs Zahlen hat. Der hat immer sechs Zahlen. Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass eine meiner Zahlen kommt? Ja. Bei einem Würfel? 1 zu 6. Ja, bei zwei Würfeln? Na? 2 zu 6 wird es nicht sein. Dann würde die Chance ja steigen. Ja. Nee, die Chance ist dann... irgendwas mit Potenz, ne? Wie Potenz? Na, wie hoch ist denn die Chance, dass ich bei zwei Würfeln meine Zweierkombination habe? Die ich. Na, auch 1 zu 6, oder nicht? Wenn du die ist ja dann viel höher. Weil ich habe ja auf einmal zwei Würfel. Ich habe aber du würdest doch zweimal dieselbe Zahl, oder nicht? Nee, ich will ich habe zwei Würfel und lege bei mir einen Tipp auf die 6 und auf die 3. Und wie hoch ist jetzt die Chance, dass die zwei Würfel, mit denen ich würfel, auch eine 6 und eine 3 bilden? Ach so. Die ist ja noch geringer. Im Prinzip schon, ja. Weil du die Chance, ich würde sagen, die halbiert sich. Also besser wird sie auf keinen Fall. Nein, wir sollten mal das Thema wechseln. Ja, bevor wir jetzt so mathematisch werden. Ne? Ja. Und was man vielleicht auch noch zu dieser Kontrollillusion zählen kann, sind Glücksrituale, wie in die Hände spucken. Ja. Oder bei Sportlern ist es oft so, dass sie die Schnürsenkel nach einem bestimmten Schema immer wieder zumachen. Das ist aber hat mehr mit Aberglaube zu tun. Ja. Genau, und das ist es nämlich. Ja. Glücksspielen hat ganz viel mit Aberglaube zu tun. Glauben, man muss es nur glauben. Ja, und selbst dann klappt es eigentlich nicht. Irgendwann glaubt man dran. Ja. Julia, bist du abergläubig? Oder ja. Echt total? Nee, total nicht, aber... Manchmal schon. Abergläubig schon. Siehst du? Ich habe zum Beispiel die 7 und die 13. Mein Gott, du zahlst. Siehst du? Die 7 und die 13. Damit kannst du schon mal dein Geld wahrscheinlich mit ganz vielen Leuten teilen. Es sei denn, du hast noch eine höhere Zahl, die über 31 ist mit bei. Ja? Ja, 47. 47. Ne, sag die mal hier nicht. Ja. Darf man seine Lottozahlen überhaupt verraten? Das bringt Unglück. In Italien ist doch gerade der Jackpot sehr, sehr hoch. Ne? Wurde er ja schon geknackt? Ich habe noch nicht gehört. Ich habe auch noch nicht gehört. Ist aber das jetzt schon soweit gewesen? Waren schon die Lottozahlen? Ich weiß es nicht, wann die immer spielen. Ja. Ja. So ist es. Genau. Wollen wir erstmal ein bisschen Musik machen? Du, können wir machen. Hast du welche da? Nee. Warte, ich muss mal gucken. Ja. Der kriecht da in sein kleines Notebook hier. Ach übrigens, ach, ich lese hier gerade was Interessantes. Durch Spielchips soll die, das ist auch ein psychologischer Trick bei Spielbanken, soll die Wertigkeit des Geldes verloren gehen. Ist dadurch, dass du dein Geld in Spielchips eintauschst, siehst du das Geld nicht. Siehst du nicht mal das Geld, was dahinter steckst und spielst mehr. Aha, das ist der ganze Hintergrund. Das könnte man ja um Geldstücken spielen. Ja, es wird nicht der einzige Hintergrund sein, aber ich denke mal, da steckt noch einiges mehr hinter und so ein Spielcasino wird schon so annähernd. Wir können doch mal ins Casino gehen. Ja, wir waren ja schon mal... kurz davor. Ach, lass uns ja erstmal Musik spielen und dann machen wir die Geschichte, wie wir beinahe in ein Spielcasino gekommen sind. Da haben wir einen schönen Cliffhanger. Ja, Stefan, ich würde sagen, wir spielen irgendwas, was mit Glück zu tun hat. Mit Glück? Ja, irgendein Lied mit Glück und... Aha. Ja, jetzt werden unsere Videozuschauer, sagt man so? Nee, unsere... Jetzt werden wir hier zum Musik. Unsere Zuschauer werden jetzt, also ihr... Wie haben wir denn inzwischen? Ihr an den MP3-Playern, ihr werdet jetzt gleich Musik hören und ihr hinter dem Bildschirm werdet jetzt sehen, wie wir uns hier 3 Minuten anstarren. Ich hätte da noch Bock auf ein Stück Pizza, aber vorher hören wir ein bisschen Musik. Du kannst auch aufstehen, musst du nicht deine Frau hier. www.mivio.com/music, glaube ich, ja. Oder music.mivio.com. Music.mivio.com. Ja, da haben wir die Musik her. Und wenn man keine Musik darunter lädt, ne? Die hören wir uns jetzt an. Okay. Bis gleich. Viel Spaß. Herzlich willkommen zurück. Das gilt natürlich nur für die Podcast-Zuhörer. Genau. Also für euch. Denn die Livestream-Gucker, die haben uns ja die ganze Zeit gesehen. Genau. Ja. René hat hier tolle Sachen gemacht. Tolle Sachen habe ich gemacht. Es lohnt sich wirklich mal reinzugucken. Ja. Ja. Wir haben gerade festgestellt, wir dürfen eh nur 50 Zuschauer haben. Also ihr müsst euch echt beeilen, hier reinzugehen. Genau. Jetzt schnell noch in den Chat. Schnell in den Chat noch. Nur noch 47 freie Plätze. Genau. Ruft jetzt an. Nee. Ja, sehr schön. Genau. Nur solange der Vorrat reicht. Ja, wir waren... Achso, wir wollten die Geschichte erzählen, wie wir mal fast im Spielcasino waren und dann doch nicht. Also wir waren so nah. Also wenn ich das zeige, sind das 2 Finger, die sich berühren. So nah waren wir dran. Und ich werde den Namen... Warum musst du ständig aufstoßen? Ich hier, ist ja eklig. Ich habe hier einen Schäferhofer Eiskristall getrunken. Nicht, dass du hier noch auf die Tastatur reierst. Ja. Ich möchte den Namen der Person, die dafür verantwortlich ist, dass wir nicht reingegangen sind, jetzt nicht nennen. Die Vorgeschichte erstmal dazu. Zusammen mit Rudi machen wir unsere Altpapiergeschichte. Ne? Ja. Ein düsteres Geschäft. Darf ich leider nicht mehr drüber verraten. Und, illegal vor allen Dingen. Vor allem ist so ein Glücksspiel ein bisschen. Mhm. Ja, und das Geld, was dort zusammengekommen ist, haben wir halt dafür genutzt, um uns eine schöne Zeit zu machen. Wir waren einmal halt alle zusammen essen, ne? Zu 6 waren wir, glaube ich, gewesen oder so. Durften also jeder noch eine Begleitung mitbringen. Und dann war geplant, im Anschluss an das Essen, ne, ins Spielcasino zu gehen. Hier in Berlin, oder was? Genau, am Potsdamer Platz. Ja. Ne? Wie heißt das? Spielbank Berlin, richtig. Und ist es nicht am Alex? Wir waren schon drin. Ah nee, am Alex ist es Casino Berlin. Ja, da hatten wir nämlich überlegt, wo wir hingehen. Ja. Ja, und wir waren halt schon, wir standen schon drin Aber wir sind nicht an der Kontrolle vorbeigekommen, weil ein Kind dabei war. Nee, haben wir ohne Kinder gemacht. Weil Romy, ihr hattet euren Namen, wollte ich nicht nennen, weil eine Frau, die wir kennen. Du hast doch Romy gesagt, jetzt komm. Nee, habe ich nicht. Hast du aber gehört. Weil, ja, egal. Irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ihren Ausweis nicht dabei. Irgendjemand hatte ihren Ausweis nicht dabei. Ja, ist ja logisch. Du musst dich ja authentifizieren. Ja. Ich weiß nicht warum. Musste sie sich ausweisen, dass sie 18 ist? Natürlich. Ach so, ja, genau. Ja, richtig. Und du musst dich ausweisen, dass du 18 bist. Sehr guter, Hinweis. Ja, jetzt, wo wir im Thema sind, steigen die Zahlen hier übrigens. Nee, war eine optische Täuschung. So ist wie eine 8, aber ist immer auf eine 3. So verzerrte Wahrnehmung wie beim Glücksspiel. Nee, es war so gewesen. Quatsch, es ist so, man kann sich selber sperren lassen. Ne? Also man kann gesperrt werden, wenn ein Suchtschützen. Genau, wenn ein Suchtverhalten erkannt wird. Ich glaube, das heißt irgendwie pathologisches Spielen oder irgendwie so. Mhm. Ich weiß nicht genau. Ich dachte, das ist unseren Zuhörern, also euch, zu langweilig, zu wenn wir da so anfangen, irgendwie wissenschaftlich daherzukommen. Ja, da kann man sich sperren lassen, genau. Entweder man wird gesperrt oder man lässt sich halt selber sperren. Ja, wo wird man gesperrt? In dem einen Casino oder Nein. generell? Man wird dann in, ich weiß nicht, in mehreren Spielbanken. Eine Datenbank. Wahrscheinlich, ja. Also nicht in jeder Spielbank. Wahrscheinlich, wenn du so eine kleine Spielhölle hast, die eben mit den anderen nichts zu tun hat. Hm. Ja, ich weiß nicht, wie das da organisiert ist. Genau. Also die Möglichkeit besteht. Ja, und das war halt so, die eine Person, wo ich nicht mehr weiß, wer das war, war entweder gesperrt und hat deswegen den Ausweis nicht mitgenommen. Ach so. Oder hat ihn einfach vergessen. Und deswegen sind wir nicht ins Spielcasino gegangen. Ja, so, aber richtig. Der Termin steht aber noch aus. Ach so. Ja. Ja, warum seid ihr nicht ohne sie reinigen? Nee, weil wir keine fiesen Schweine sind. Wieso? Wir sind dafür ins Kino gegangen. Ach so. Auch ein Glücksspiel. Da brauchen wir keinen Ausweis. Nicht für alle Filme. Wir waren ja in einem normalen Kino, Stefan. Ach so, verstehe. Muss ich mal was einblenden? Übernehmen mal die Kontrolle. Ich guck mal, was hier so kommt noch. Ups, habe ich jetzt gemacht. Du hast auf Clip entfernen geklickt. Ach komm. Ja, du hast auf das Kreuz hinten geklickt, egal. Was? Mach keinen Scheiß. Ah, oh, da ist doch ein Show-Button. Stefan, beim nächsten Mal musst du dir einarbeiten, dann kriegst du einen größeren Monitor. Show. Ah, jetzt. Da steht's. Das passt nicht ganz, hat der Grafiker. Ja, das ist genau das, deswegen sollte ich das machen, weil es original der Job, also wir sind hier gerade bei den Schrifteinblendungen in dem Video, das ist original der Job, den ich halt echt eine Zeit lang beim Fernsehen gemacht habe. Ich bin hier sowas von Profi drin. Ja. Ja, ne, Blenden. Das ist voll der Profi. Podcast Folge 81. Ja, wir blenden die Namen gleich nochmal ein. Ja, das war, wie gesagt, die Geschichte zu dem Casino. Wenn wir es nachholen, werde ich auf alle Fälle unter blog.jubber.de darüber berichten. Ja, würde ich mal sagen. Ne? Ja, hatten wir noch irgendwas? Achso, du hattest beim letzten Mal noch irgendein Thema vergessen, worüber du berichten wolltest. Sag mal ein Stichwort. Ja, weiß ich nicht. Musst du die letzte Folge anhören. Das ist ja wurscht, dann erzähl ich was anderes. Ja, erzähl. Ich habe dir gar nicht erzählt, dass ich 2 Tage weg war. Du warst 2 Tage weg. Hab ich dir erzählt? Nö. Ich war 2 Tage in Köln, ist dir ja nicht umgefallen, ne? Ich war auch einen Tag weg und. Echt, wo warst denn du? Ist schon eine Woche her. Ich war in Sachsen. Ach so, ja. Du bist wie, ja. Ach, wie, wenn ja. Wenn man übrigens gerade das Video schaut, dann sieht man auch ganz groß auf Stefans Shirt. Das sieht man nicht. Zum Glück ganz klein dafür. Weil meine Schrift auf meinem Shirt fällt viel mehr auf. Hm. Ja, nee, ich war in Köln gewesen, 2 Tage und zwar ein Kundentermin. Schön. Ein Kundentermin. Großes deutsches renommiertes Unternehmen. War sehr schön gewesen. Mhm. Und ich habe mir den Rhein angeguckt. Also ich habe schön gemütlich mit meinem Kollegen am Rhein Abendbrot gegessen. Und der Rhein, der ist ja der Hammer. Also wir kennen ja die Spree, dadurch, dass du hast gar kein Wasser in der Nähe, ne? Wie? Na, welches Wasser ist so bei dir? Bei mir in der Nähe? So überhaupt so mal, wo du vorbeikommst? Ne, die Spree. Ich arbeite an der Spree. Ach, du auch? Naja, nicht. Ich fahre jeden Tag über die Spree, logisch. Ja, da können wir uns ja mal treffen. Ja, nee, ich wusste es nicht. Julia. Ich wusste es. Stefan, was machst du eigentlich beruflich? Ich weiß gar nicht, was du beruflich... Also jetzt kennen wir uns schon lange und ich weiß überhaupt nicht, was du beruflich machst. Ich, ja, das muss ja auch keiner wissen. Hast du was mit Fußball zu tun? Nein. Ja, okay. Ja, egal, ich weiß es. Ähnelt dem, was du auch machst. Ach so? Hm? Nee, nicht das andere. Ach so, ja. Ja. Ah, verstehe. Ja. Verdient man da überhaupt Geld? Aber richtig. Ja, gut, ja. Schön. Schön. Rein. Danke, Rein. Julia. Danke. Rein. Julia wollte uns jetzt da rausholen. Die will wahrscheinlich nicht hören, was wir da zu erzählen haben. Rein. Der Rhein ist breit. Ja, richtig. Ja, natürlich. Ich wollte einen Satz draus formulieren, richtig. Der Rhein ist enorm breit. Also, ja. Wenn man die Spree sieht und den Rhein dagegen, da denkt man, wow. Wow. Nicht schlecht Spree. Nicht schlecht Rhein. Ja. Und zwar haben, wir haben es mal, also ein Kollege hat es ausgemessen, weil wir halt grübelten, wie breit er nun ist. Der ist 300 Meter breit, der Rhein. Ja. Jetzt wollte ich die Spree mal gegenmessen, habe ich jetzt irgendwie nicht geschafft. Nicht dran. Reicht ein Lineal, ein einfaches. Ja, aber viel wird es nicht sein. Also die Spree passt bestimmt von der Breite her 4x, 5x rein, denke ich. Und auf dem Rhein fuhr ein Ausflugsdampfer mit 3 Etagen. Ja, kennt man doch. Von der Spree. Auf dem Rhein. Ach so, ja, nee, ich kannte das nicht, weil ich bin nicht so oft am Rhein. Ich auch nicht. Woher kennst du die? Hallo, allgemeine Information. Woher? Denk dran, du hast einen GEZ-Bevollmächtigten, der auch zuhören könnte. Ja, mach das. Also sag nicht, dass du aus dem Fernsehen. Ich zahle GEZ-Gebühren. Ich auch. Ich stehe dazu. Ich auch. Nein, das weiß man doch. Allein schon, wenn man Harald Schmidt guckt. Damals, der hat eine Schifffahrt auf dem Rhein gemacht, schon vergessen. Kommt der nicht mehr? Nö. Wir nehmen das immer noch auf. Der kommt irgendwann mal wieder. Hm. Auf jeden Fall 3 Etagen und auf dem oberen Deck. Da war der Papst. Nee, ein Kinderspielplatz mit Rutsche, Karussell. Ich fand das den Hammer. Und da warst du auf dem Spielplatz? Nein, ich war ja nicht auf dem Dampfer drauf. Ach so. Was, dann ist bestimmt teuer, da so eine Rundfahrt auf dem Rhein, denke ich mal. Also auf der Spree kann man zwischen 15 und 30 Euro für eine Rundfahrt, je nach Dauer und Jahreszeit. Ja. Was ich übrigens sehr empfehlen kann, was ich ja auch zu Genüge getan habe. Genau. Ja, war ich sehr beeindruckt von dem Rhein. Also wieder mal beeindruckt. Ich habe mir zusammen mit Julia schon gesehen. Wir haben uns ja auf dem Rhein kennengelernt. Ach nee. Auf der Elbe. Ja, ist da, wo ist denn der Unterschied? Also wir kannten uns ja vorher schon. Wir sind zur Elbe gefahren, um uns dort näher kennenzulernen. Hat nicht funktioniert. Ja, der nicht funktioniert, stimmt. Nee, aber der Rhein ist mal sehenswert. Also muss es echt eine Reise wert. Der Rhein ist eine Reise wert. Mhm. Und ich kann mal rüber schippern. Und da waren so eine Transportschiffe, ne? Das sind ja meist so eine kurzen Boote, die vorne so eine riesen, wie heißt das, Ponton? Ist das so ein Ponton vor sich herschieben? Und die hatten meist ein Auto oben mit drauf. Aha. Die kamen da aus Belgien, Frankreich oder so, ne? Und wahrscheinlich für die Landgänger. Das gibt's auf der Spree aber auch mit so einem Auto. Haben wir noch nicht gesehen. Überall bei unserem Bootshaus sind die auch schon vorbeigefahren. Echt? Ich hatte ja, Stefan, ich hatte ja gehofft, dass wir heute den Podcast aufzeichnen können an der Spree. Heute? Ja, morgen. Mit den Beinen im Wasser schön, das wäre bestimmt cool. Den Beinen, dann kommen ja die Fische und Haie und. Denk dran, Angeln ist verboten ohne Angelschein. Ja, natürlich. Obwohl, gilt das nur für eine Angel oder auch für Füße? Wenn ich mit dem Fuß angeln? Ich fange mit den Füßen Fische. Hm. Ja, die schwimmen da alle dann oben, wenn du den Fuß ins Wasser hältst. Hm. Dann kommt die Polizei und sagt, nehmen Sie die Füße aus dem Wasser. Ja. So wird es sein. Ja, morgen soll es ja heißes Wetter. Wir fahren morgen ans Wasser. Mach ich einen eigenen Podcast. Mach doch. Apropos, bist du übernächste Woche da zum Aufzeichnen? Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Du hast schon abgesagt. Wie abgesagt? Du hast schon. Ja, was fragst du denn? Ich wollte nur mal sicher gehen. Toll. Nee, ich versuche gerade den Podcast für den übernächste Woche schon richtig schmackhaft zu machen, weil die Leute denken, da wollen wir mal sehen, wie René das alleine hinbekommt. Nee, die werden gar nicht erst einschalten. Ich habe eine Überraschung. Ja, verrate ich aber noch nicht. Naja. Dann musst du den irgendwo anders hosten. Und dann steht hier nicht nur so eine blöde 3. Ja, steht da 0. Den ganzen Tag. Mal 2 Rechner an, dann steht da 5. Schon klar. Ja. Ja, du wolltest ja Kontaktmöglichkeiten machen. Ach so. Die hast du doch sogar schon mal eingeblendet. Ja, genau, dann blende ich die mal ein und lese von da ab. Okay. Aber du hast die auch gerade gelöscht, die Kontaktmöglichkeiten. Habe ich die gelöscht? Ja, du hast doch auf dieses, der Kreis mit dem X doch, drin heißt immer löschen. Mach doch wiederherstellen. Hä? Nein, jede gute Software kannst du das wieder rückgängig machen. Ja, warum machst du es denn erst hingängig, wenn du es wieder rückgängig machen willst? Und ist ich, dass ich das damit lösche? Dann kann man nicht mal eine Abfrage. Toll. Das ist weg. Sind die Kontaktmöglichkeiten weg? Na toll. Na toll. Na toll. Na toll. Na gut, dass du deinen Zettel hast. Lies mal, mach ich das jetzt mal an. Sag mal die Kontaktmöglichkeiten. Ja, gut, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Also, wenn ihr wollt, nee, nicht anders, wir müssen es anders sagen. Wenn ihr doch euch an der Besendung beteiligen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an blog@juba.de. Gerne auch sofort, dann können wir die gleich noch vorlesen. Ja. Oder nutzt das Kontaktformular bzw. die Kommentarfunktion unter blog.juba.de. Da ist gerade ein Zuschauer dazugekommen. Echt? Den wollen wir gleich mal, schönen guten Tag. Begrüßen. Hallo. Ja. Hallo. Schreib uns doch mal, wo du herkommst. Du bist gerade live? Nee, er hat schon mir abgeschaltet gerade. Nee, das ist bestimmt ein anderer. Ach so. Na, egal. Ja, er hat nur gesehen, aber sind das dafür zwei Hanseln. Zuschauer, man setzt sich doch mal mit freiem Oberkörper einfach hin. Ich glaube, nee. Ich glaube, Julian muss ich mal hier vorsetzen. Dann wirst du sehen, wie die Zahl in die Höhe geht. Mhm. Ich glaube, das wollen die Zuschauer. Mhm. Nicht so hier zwei alte Männer, sondern... Ich bin kein alter Mann, ich bin ein alter Junge. Alter Junge. Du bist älter als ich. Oder ein junger Mann. Und ich habe noch vergessen, also wenn ihr auch anrufen wollt, dann tut das unter Berlin 030 202 36803. Da klingelt es auch schon. Nein, war nur ein Scherz. Ihr landet dann nämlich auf unserer Mailbox. Genau. Ja. Ja, Stefan, willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Gibt es noch irgendwelche Neuigkeiten im Internet? Neuigkeiten? Nö. Einen guten Link-Tipp? Also, ich hatte ja beim letzten Mal schon angekündigt, irgendwie, dass ich noch was über den neuen Duden erzählen könnte. Na, erzähl mal, interessiert mich. Wie viel Auflage des Dudens ist gerade erschienen? Ich schätze mal irgendwas im hohen zweistelligen Bereich. Die 25. Auflage ist gerade erschienen. Naja, 25 ist schon so recht hoch. Erscheint ja der Duden nicht, ne? Ja, und der neue Duden hat über 1200 Seiten und 135.000 Stichwörter. Und wer soll das alle lesen? Wann ist der erste Duden erschienen? Jetzt kommt's, bin ich mal gespannt. Julia, kannst du auch schon mal überlegen? 1893. Im Juli. Nee, später, oder? Weiß ich nicht. Ich würde sagen später. Echt? Nee, da hat René fast recht. 1880 ist er erschienen. Und am Anfang hatte er 27. Ich habe nur die Ausgabe von 1893 gelesen. Hm. Nee, wie viele Stichwörter? 27.000, du hast bestimmt auf mein Zettel geguckt. So, und in der aktuellen Auflage sind über 5.000 neue Wörter hinzugekommen. Mhm. Und eine kleine Auswahl könnte man mal, zum Beispiel Abfragprämie ist total zeitgemäß im Moment. Und ich sage auch gleich dazu, wie die Wörter ermittelt werden. Blogosphäre passt ja zu unserem Blog irgendwie. Buschfunk ist erst jetzt dazugekommen. Mhm. Dabei gibt es das Wort doch schon ewig. Ewig, ja. Was haben wir hier noch? Ich habe gestern das erstmal gehört. Campusmaut. Was? Ist was? Das sein? Eine Campusmaut? Ja. Eine Studiengebühr. Gott. Ja, Studiengebühr ja. Zu sagen. Ja, weiß ich nicht. Studiengebühr war bestimmt schon drin. Keine Ahnung. Feature-Wette. Was? Ist das Making-of bei DVDs. Steht jetzt im Duden, offiziell. Was? Feature-Wette. Wie Feature und naja. Wette. Aha. Obwohl ich DVDs mit Feature-Wette gut finde. Ja, Flatrate Party ist neu. Mhm. Ein Gigaliner. Koma-Saufen bestimmt auch. Ja, was ist ein Gigaliner? Keine Ahnung. Ein großer, ein Riesen-LKW. Aha. Du hast Koma-Saufen? Nee, da eher Flatrate Party. No-Go-Area ist auch neu. Und was für dich, René? Was? Das Video steht, aber erzähl mal weiter. Unsere Podcast-Zuhörer stört das ja nicht. Ja, egal, die merken das ja nicht. Twittern steht jetzt auch im Duden. Und zwar mit der Erklärung, den Internetdienst Twitter nutzen. Kennst du das? Twitter? Nee, was ist denn das? Kannst du mir mal erklären? Ach, gib übrigens, mal ein, www.twitter.de. Wir hängen tatsächlich mit dem Video gerade. Ich kenne eine sehr gute Twitter-Webseite, einen Twitter-Account. www.twitter.com/s523. Okay. Kann man sich mal angucken. Und vorglühen steht neu im Duden. Was bedeutet vorglühen? Oh, jetzt kommt langsam wieder Bewegung. Vorglühen richtig losgehen. Richtig, ey, du kennst dich aus. Vorglüht haben wir schon ja, aber das steht vor jetzt, 10 Jahren. Jetzt erst im Duden. Oh, wir sind offline. Ja, cool. Oh, wir sind offline. Tja, René, da hast du die Technik versagt. Da haben wohl die unsere Podcast-Zuhörer. Haben wir wohl ein bisschen mehr Glück gehabt. Das Bild habe ich hier lange nicht gesehen. Ja, das waren noch Zeiten. Mhm. Ja, und zum Duden noch weiter. Es wurden auch einige Wörter gestrichen. Zum Beispiel Jahrweiser. Was ist ein Jahrweiser? Ein was? Ein Jahrweiser. Ein Kalender. Ach, ein Jahre. Ein Jahreweiser, ja. Mhm. Oder Ehegestern. Was? Das ist nichts anderes als vorgestern. Ehegestern. Was? Das ist irgendwie eine alte Form. Ja. Wie war es eigentlich zu Zeiten des geteilten Deutschlands mit dem Duden? Gab es zwei. Richtig, richtig. Und sag mal ein paar Begriffe aus dem Ostduden. Urst. Urst? Nee. Menno. Nee. Grilletta. Was ist denn das? Ein Hamburger. Das ist ein Hamburger. Genau. Catwurst. Die gibt es aber jetzt noch. Ein Hotdog. Broiler, garantiert, stand auch drin. Genau. Und 1991 war der erste Duden, der Ost und West vereint hat, der sogenannte Einheitsduden. Und das war die 20. Auflage. Also du siehst, in knapp 20 Jahren sind 5 Duden erschienen. Mhm. Ja, und wie ist es eigentlich mit dem Duden? Was hat denn der für eine Stellung? Bei uns steht der im Regal drüben. Oben links. Ganz oben. Nein, gibt es da noch andere Duden? Oder gibt es nur einen Duden? Es gibt, ich sag mal so, Duden... Also das ist ein Monopol, der Duden. So, ich denke nicht. Und zwar gibt es ja auch noch andere Hersteller. Also der Duden gilt als Standardwerk, ne? Aber es ist auf keinen Fall ein Monopolist. Denn, das passt auch, der Klett-Verlag, kennst du die Pons-Reihe von Klett-Verlag? Ja. Diese grünen Bücher. Genau, die Wörterbücher. Genau, und die bringen jetzt erstmals ein Wörterbuch heraus, was dem Duden ähnelt. Und damit gibt es sozusagen eine Konkurrenz. Ne? Und das ist jetzt wohl schon online kostenlos erschienen und wird demnächst auch gedruckt erscheinen. Also mal gucken, weil es ja durchsetzt, aber ich glaube, der Duden, der ist allen ein Begriff. Und Wir haben sogar einen gekauft, wir haben nur noch nie reingeguckt. Nee, ich habe auch einen zu Hause. Ich habe damals nicht, übrigens in der Firma, wo wir zusammengearbeitet haben. Hast du einen bestellt? Habe ich auch für einen Duden gesorgt, genau. Ist der Duden so häufig wie die Bibel? Oh, das weiß ich nicht. Ich würde sagen nicht, weil die Bibel ist ja schon mal irgendwie völlig länderübergreifend und sprachübergreifend. Aus diesem Grund würde ich sagen, nein. Haben die anderen Länder sowas nicht? Ein Duden? Ja, garantiert haben die auch einen Duden. Ja, das wäre mal interessant. Wie würden in anderen Ländern der Duden aussehen? Ja, weiß ich nicht. Ich wüsste es auch nicht. Ja, wir haben übrigens gerade unsere ganzen Videozuschauer verloren. Wenn man jetzt auf die Webseite geht, dann sieht man ein großes Testbild. Ein Hammerverlust. Und da steht noch live aus Berlin. Offline, ganz kurz, offline. Ja. Offline. Also wir werden, das denke ich, in den nächsten Sendungen mal nochmal mit dem Video versuchen. Mal gucken. Wir machen jetzt eine schöne After-Video-Party. After-Show-Party. After-Podcast-Aufzeichnungsparty. Ja, genau. Ne, jetzt wird es richtig heiß. Das tut mir jetzt mal deshalb mussten wir die Kamera ausschalten. Wir lassen den Ton lassen mal an. Ja, genau. Ja. Und ja. Und bis der Rechner sich in einer Stunde wieder akklimatisiert hat, der Windows-Rechner, denke ich, können wir ganz in Ruhe jetzt die Sendung mit euch beschließen. Ich muss mal kurz gucken, wie lange wir schon aufzeichnen. Schon eine ganze Weile. Was steht denn da? Ich kann es gar nicht lesen. Das ist Pech. Guck du mal, Stefan. Ja, reichlich. Reichlich, ja. Nee, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Die nächste Sendung ist dann... In zwei Wochen wahrscheinlich. Nö, ich habe nicht. Ja, eventuell in 2 Wochen. Eventuell auch nur mit mir. Und mit meiner Riesenüberraschung. Naja, Riesenüberraschung. Wir kennen ja deine Überraschung. Also versprecht euch nicht zu viel von mir. Du bist... Sag mal, wir müssen... Hast du nochmal gute Sachen? Ja, eben hier, heute komme ich hier mit dieser Videogeschichte. Ich kann mich an eine Folge erinnern, wo ich auch in Urlaub gefahren bin. Und da wolltest du nicht alleine machen. Und? Ja, dann haben wir die extra noch knapp vor meinem Urlaub irgendwie aufgezeichnet. Ja, und? Ja. Connection Problem. Das war sogar so, du hast gesagt, du würdest es nicht mit anderen Leuten machen. Siehst du? Ja. Das ist doch gut. Das war aber nur als Retourkutsche, weil du einfach mit anderen Leuten gemacht hast. Ja, wenn du Kinder kriegst hier, kann ich da nichts für. Habe ich da Kinder gekriegt? Ich habe noch nie Kinder gekriegt. Das ist wirklich. Ich bin gar nicht körperlich in der Lage, dazu. Du kriegst Kinder und deshalb sagst du die Podcast-Aufzeichnung ab. Also, ich habe doch noch nie ein Kind gekriegt. Willst du jetzt auch noch die letzten Zuschauer vergraulen oder was? Zuhörer. Die Zuschauer hast du schon alle weggekriegt. Sind das da Twitter? Ja, twitter.com/ Spam dich auch so zu? S6523. Ja. Geht mir irgendwie gar nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Ja. Muss man nicht wissen. Ja, nee, dann würde ich sagen, dann lassen wir das für heute. Genau. Ich mache hier noch einmal das Video an. Ich freue mich. Ja. Wenn ihr nächstes Mal mit dabei seid, dann werden wir irgendwie was live machen. Der Surfstick würde es ja möglich machen, dass wir von überall... Online. Genau, das ist noch ein gutes Stichwort. Surfstick? Ja. Na, wie habe ich das platziert? Ja, also perfekt. Geiles Produktplacement. Das kommt aber von Dirk, ne? Von einem unserer Blogger. Ja, aber du hast es auch, gib's doch zu. Ich habe es natürlich auch. Ja, und zwar könnt ihr, wenn ihr ein paar Gutscheine haben wollt, dann meldet euch einfach bei uns. Ist kein Glücksspiel. Nein, weil wer, also bei den Gutscheinen würde ich mal fast sagen, wer anruft, könnte auch einen kriegen. Ja. Wir machen mal so, um es mit Wissen zu tun zu lassen. wofür ist ein Fotobuch-Gutschein? A. Für ein Fotobuch oder B. Für ein Fotoshooting? Nein, das muss was total bekloppte. Fototuch. Naja. Für eine Küchenmaschine. Oder für eine Küchenmaschine. Genau. Wenn ihr das wisst. Ja, also meldet euch einfach, wenn ihr einen Gutschein im Wert von 10 Euro. Für ein Foto. Ja, der ist aber nicht mehr lange gültig. Lies mal genau, deswegen war er euch. Bis wohin geht er noch? Der gilt bis Ende September, glaube ich. Also noch genug Zeit. Genau, bis 30.09. Oder wenn ihr Fans von UMTS seid und mit eurem Laptop, Notebook, Netbook, was auch immer, unterm Arm unterwegs seid, dann könnt ihr euch bei uns melden und dann geben wir euch einen Gutschein von Phonik für den für 4 Tage gratis Surfen, allerdings nur beim Kauf eines Phonik Surfsticks. Ja. Damit wir die auch wussten. Finde ich übrigens eine coole Sache, diese UMTS-Geschichte. Gibt es auch von anderen Anbietern und auch zu günstigeren Preisen schon. Das muss man natürlich dazu sagen. Darf ich das jetzt sagen? Oder? Ja, das habe ich kein Problem mit. Also, meldet euch einfach und dann schicken wir euch das ansonsten. So, wir sind jetzt auch wieder mit Bild da. Ja. Für die, die gern... Aber keiner mehr da wahrscheinlich. Doch, hier sogar viel mehr jetzt. Ja, genau. Also... Ja, dann würde ich sagen, was ist für diese Woche? Genau. Für die nächsten 2 Wochen. Eine sehr wackelige Sendung. Ja, wenn man jetzt nebenbei sich noch auf andere Sachen konzentriert, aber ich hoffe, es war wenigstens halbwegs informativ. Du sollst dich auf den Podcast konzentrieren. Und wir machen das nächste Mal eine richtige Videoshow mit draus. Oh Gott. Okay. Na denn, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Dieses Podcast zum Nachlesen auf blog.juba.de.